Gleichzeitig entwickelte sich in den letzten zwei Jahrhunderten ein Wirtschaftssystem, das die Gewinnmaximierung als oberstes Ziel für unternehmerische Entscheidungen sieht, wie es auch Margarete in Goethes Faust ausdrückt. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Dazu kommt: Biologische Vielfalt ist ein öffentliches Gut, das keinen Marktwert hat. Dementsprechend spielt ihr Schutz keine Rolle und wird bei unternehmerischen Entscheidungen bislang nicht berücksichtigt. Kosten für die Natur, wie den Verlust der Biodiversität oder die Umweltverschmutzung, sind aus unternehmerischer Sicht egal. Im Gegenteil. Damit lassen sich noch Kosten drücken. Es sei denn, es gibt anderslautende Gesetze und Regelungen sowie Sanktionen. Möglicherweise sind die beiden Extreme der Grund, warum wir uns heute eher abseits der Natur und nicht als Teil von ihr betrachten. Aber genau dorthin müssten wir kommen, um die einseitige Beziehung »Natur ist für den Menschen da« oder »Natur ist nur für sich selbst da« zu erweitern. Gewissermaßen in eine neue Realität und Normalität zu überführen. Der Nature-for-People-Ansatz ist genauso einseitig wie der Nature-for-Nature-Ansatz. Dass wir nicht länger Raubbau in bisheriger Manier betreiben können, ist wissenschaftlich unstreitig. Aber dass wir Naturschutz für und mit den Menschen machen müssen, ist noch nicht allen klar. Schließlich kann man nicht Rechte von Gemeinschaften einschränken, die seit Jahrtausenden in einem Gebiet leben. Und man kann wilde Natur nicht wertschätzen, wenn man sie nicht wirklich betreten und erleben kann. Mensch und Natur sind auf vielfältigste Weise miteinander verflochten. Entanglement of Nature and Culture heißt der Fachbegriff. Verwobene Naturkultur muss das Ziel lauten, in der wir im Einklang mit der Natur leben. Das müssen wir wieder lernen. Um den Naturverlust zu stoppen, ist ein Bewusstseinswandel, ein neues Denken nötig, mit dem wir die Natur als das betrachten, was sie ist. Ein lebendiges Gegenüber. Kein Ding und auch nicht göttlich, sondern ein Teil von uns. So wie wir Menschen ein Teil von ihr sind.